Lied über die führende Rolle der Arbeiterklasse gegenüber dem Adel. Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief. Soweit der Adel. Es waren zwei Arbeiterkinder, die waren mächtig auf Draht. Sie schliefen jede Nacht zusammen bei uns im Lehrlingsinternat, bei uns im Lehrlingsinternat.